Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Ich will doch nur einen kleinen Schmatz. Ich bin so groß, mein Herz ist klein. Und wenn du willst, dann ist es dein. Und willst du nicht, ist das gemein. Tja, ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Weil deine Nase mein Gesicht beim Küssen sicher scheußlich sticht. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Da, da, da. Ich weiß, dass ich das Schönste bin. Da, da, da. Ich muss nur in den Spiegel sehen. Da, da, da. Die Frauen reißen sich um mich. Da, da, da. Warum nicht du, das frag ich dich. Da, da, da. Auch wenn dein kaltes Herz jetzt bricht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Da, da, da. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Da, da, da. Was soll das? Willst du vielleicht Geld? Aha. Ich schenke dir das Sternenzelt. Aha. Ich zeig dir meinen Eispalast. Aha. Nur für einen klitzekleinen Schmatz. Aha. Das muss doch drin sein. Hey, mein Schatz. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Bäh. I. Weil deine Nase mein Gesicht. Bäh. I. Beim Küssen sicher scheußlich sticht. Bäh. I. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Arktos. Da, da, da. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Da, da, da. Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Da, da, da. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Da, da, da. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Arktos. Da, da, da. Ich küss dich nicht, du küsst mich nicht. Da, da, da. Ich krieg dich nicht, du küsst mich nicht. Da, da, da. Du küsst mich nicht, ich krieg dich nicht. Da, da, da. Rutsch mir doch mal den Buckel runter. Da, da, da. Ist doch alles umsonst hier. Da, da, da. Hört jetzt auf mit diesem Da, da, da. Nein, jetzt lass es doch da, mal so da, da, da. Soll ich hier noch lange rumstehen? Da, da, da. Ja, ja, da, da, da. Los, aus.